Die Teilnehmer des Pyongyanger Internationalen Symposiums über die ständige Entwicklung besuchten am 7. Oktober den Palast der Wissenschaft und Technologie. Sie besuchten auch die E-Bibliothek der Kim Il-sung-Universität, das Monument der Suzidologie und die zentrale Baumschule des Ministeriums für Landespflege und Umweltschutz.